aber was spielst du all diese alten Songs? Singst immer nur diese Melodie, wo überall so viel neu abgeht, dass ein neuer Beat und ein neues Lied in meinem Leben aber so viel Ärger. Doch ich bereue davon nichts, so wie du war auch ich ein Rebel. So sing dein eigenes Lied und das vergesse nicht. Denke stets daran, ich den Vater sang, jede Generation bricht eigene Bahn, ist zwingend und folgsam. Denke stets daran, die ist bestimmt auch dann Regeln nicht zu ertragen, die sperren deine Bahn. Denke stets daran. Mama, tanz doch nicht nur zu den alten Songs, sing doch nicht bloß diese Harmonie, wo überall so viel neu abgeht, dass ein neuer Beat und ein neues Lied in meinem Herzen, da brennt diese Glut noch für eines Lebens Duett. Denk daran, dass dein Lächeln bald schon fängt dich. So tanz deinen eigenen Tanz und das vergesse nicht. Denke stets daran, wenn ich die Mutter sah, jede Generation bricht eigene Bahn, ist zwingend und folgsam. Denke stets daran, hier ist bestimmt auch dann Regeln nicht zu ertragen, die sperren deine Bahn. Denke stets daran. Was ist das Spiel? Liebe ohne Ruhm, das Ziel. Es ist immer so. Doch eines Tags sagst du das Lied. Heil dich nur, ist es wirklich so? Denke stets daran, wenn ich die Eltern sah, jede Generation bricht eigene Bahn, ist zwingend und folgsam. Denke stets daran, die ist bestimmt auch dann Regeln nicht zu ertragen, sperren deine Bahn. Denke stets daran.